Erster, als Jesus in Bethlehem geboren wurde, regierte König Herodes. Magier aus dem Osten kamen nach Jerusalem. Zweiter, sie fragten, wo ist der neue König der Juden? Wir sahen seinen Stern im Osten und kamen, um ihn zu ehren. Dritter, König Herodes hörte das und war sehr beunruhigt. Ganz Jerusalem war auch beunruhigt. Vierter, er rief alle Hohenpriester und Schriftgelehrten zusammen. Er fragte sie, wo der Christus geboren wird. Fünfter, sie sagten ihm, in Bethlehem in Judä. Ein Prophet hat es so geschrieben. Sechstes, Bethlehem, du bist ein wichtiges Land in Judä. Aus dir wird ein Herrscher kommen. Er wird mein Volk Israel führen. Siebter, danach rief Herodes die Magier heimlich zu sich. Er fragte sie genau, wann der Stern erschien. Achter, er schickte sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht das Kind genau. Wenn ihr es findet, sagt es mir. Dann will ich es auch ehren. Neunter, die Magier hörten den König und gingen. Der Stern, den sie im Osten sahen, zog vor ihnen her. Er blieb über dem Haus des Kindes stehen. Zehnter, als sie den Stern sahen, freuten sie sich sehr. Elfter, sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria. Sie fielen nieder und ehrten es. Sie gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Zwölfter, im Traum bekamen sie eine Anweisung. Sie sollten nicht zu Herodes zurückgehen. Darum gingen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Dreizehnter, nachdem die Magier gegangen waren, erschien ein Engel des Herrn Josef im Traum. Der Engel sagte, steh auf. Nimm das Kind und seine Mutter. Fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Herodes will das Kind suchen und töten. Vierzehnter, Josef stand auf. Er nahm das Kind und seine Mutter in der Nacht. Sie gingen nach Ägypten. Fünfzehnter, sie blieben dort, bis Herodes starb. So erfüllte sich, was der Herr durch einen Propheten sagte, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Sechzehnter, danach merkte Herodes, dass die Magier ihn getäuscht hatten. Er wurde sehr wütend. Er schickte Soldaten aus. Sie sollten alle Kinder in Bethlehem töten, die bis zu 2 Jahre alt waren. Er wusste das Alter von den Magiern. Siebzehnter, so erfüllte sich, was der Prophet Jeremia sagte, 18. Man hörte einen Ruf in Rama. Es gab viel Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder. Sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr lebten. 19. Als Herodes gestorben war, erschien ein Engel des Herrn Josef im Traum in Ägypten. 20. Der Engel sagte, steh auf. Nimm das Kind und seine Mutter. Geh in das Land Israel. Die Leute, die das Kind töten wollten, sind tot. 21. Josef stand auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und ging in das Land Israel. 22. Josef hörte, dass Archelaus König in Judä war. Archelaus war der Sohn von Herodes. Josef hatte Angst, dorthin zu gehen. Im Traum bekam er eine Anweisung von Gott. Darum ging er in die Gegend von Galiläa. 23. Er wohnte dann in einer Stadt namens Nazareth. So erfüllte sich, was die Propheten sagten, man wird ihn einen Nazoräer nennen.